Упражнение 29, страница 85. Der Abendkursus. Die Abendkurse. Die Arbeit. Die Arbeiten. Der Arzt. Die Ärzte. Das Englisch. Der Dolmetscher. Die Dolmetscher. Der Fachmann. Die Fachleute. Der Fernstudent. Die Fernstudenten. Das Französisch. Die Fremdsprache. Die Fremdsprachen. Das Gebäude. Die Gebäude. Der Ingenieur. Die Ingenieure. Die Kontrollarbeit. Die Kontrollarbeiten. Das Lehrbuch. Die Lehrbücher. Der Mensch. Die Menschen. Die Rolle. Die Rollen. Die Schallplatte. Die Schallplatten. Die Straße. Die Straßen. Die Stunde. Die Stunden. Die Übung. Die Übungen. Bekommen. Helfen. Du hilfst. Er, sie, es hilft. Kennen. Sein. Stehen. Werden. Aber. Breit. Das. Einander. Groß. Schön. Schwer. Selbstständig. Täglich. Und. Leicht. Links. Neu. Persönlich. Rechts. Viel. Viele. Welcher. Welche. Welches. Welche. Wessen. Wichtig. Wie viel. Die staatlichen Kurse für Fremdsprachen. In den staatlichen Kursen für Fremdsprachen studieren. In einem Abendkurs Deutsch, Englisch lernen. Einmal, zweimal, dreimal, monatlich. Andere Fachleute.